wie viele Gebote hat das Gesetz Gottes? Das Gesetz Gottes hat 10 Gebote in der Fassung hier beim Heiligen Pius X. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keinen anderen Gott außer mir haben. Du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen. Gedenke, dass du die Feiertage heiligest. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Du sollst nicht begehren deines nächsten Gut.